Alle Menschen sind Menschen, sind Menschen alle. Menschen sind Menschen, sind Menschen alle. Menschen sind Menschen, sind Menschen alle. Menschen sind Menschen, sind Menschen alle. Nur nicht gleich und nur. Kummer sammeln und stapeln ist Arbeit des Mannes an sich selbst. Sprache mit Männern im Namen steht doch für Mann, der nur den. Vorwurf in der anderen aufteilt, nur den Vorwurf durch zwei teilt. Unser Mann unter Menschen, lieber darf ich angesprochen, dass kein Bruder im Geist ist. Ich heiße Fuhrmann, weil ich anders als Doris zur Welt.